Glaubst du wirklich, was du siehst? Die sollen fit sein auf diesem Gebiet. Schau denen doch nur mal tief ins Gesicht. Manchmal glaube ich, die sind nicht ganz dicht. Zocker im Dunklen zwirren, haben nicht kapiert. Wie man den Überblick aus Geldgier sehr schnell verliert. Ich bin inzwischen total sprachlos. Lassen uns das perfekte Chaos. Schau dich um, was alles passiert. So viel Dummheit haben die Millionen kassiert. Die führen uns gezielt in den Crash. Und zucken mit den Schultern, freuen sich über Cash. Gibt es jemanden, der dies alles rafft? Ob das System die nächste Hürde schafft. Von sich sind sie total überzeugt. Dabei stehen sie nur rum und schwätzen dummes Zeug. Wer hat den Mut, diese Luschen zu verjagen? Und sie ein für alle Mal in die Flucht zu schlagen? Vielleicht tappen sie ja in die eigene Falle. Und machen sich selbst am Ende ganz und gar alle. Schau dich um, wie die Erde bebt. Es kann doch nicht sein, dass alles vor die Hunde geht. Die führen uns gezielt in den Crash. Und zucken mit den Schultern, freuen sich über Cash.